18 Tote bei dem Racheakt eines 19-Jährigen im Erfurter Gutenberg-Gymnasium, die bislang größte Tragödie dieser Art in Deutschland. Bundeskanzler Gerhard Schröder vor wenigen Minuten in Berlin. Wir sind fassungslos vor diesem entsetzlichen Verbrechen. Und alle Erklärungen, die wir gegenwärtig geben können, reichen, denke ich, nicht weit genug. Mein Mitgefühl gilt natürlich den Angehörigen der Opfer. Mein Mitgefühl gilt den überlebenden Schülerinnen und Schülern, die das natürlich als ein traumatisches Ereignis auffassen werden und viel, viel Mühe haben werden, das zu verarbeiten. Ich denke, dass ganz Deutschland jetzt mitfühlt mit den Angehörigen der Opfer. Dies ist ein so singuläres Ereignis, dass es alle Vorstellungskraft übersteigt. Und ich glaube, Sie, wie wir alle, brauchen Zeit, um das zu verarbeiten. Wie gelähmt starrten die Kinder und Jugendlichen, die davongekommen sind, auf den Tatort. Viele weinten, einige nahmen sich in den Arm oder gingen stumm an der Hand ihrer Eltern nach Hause. Es ist schwer, sich zu vergegenwärtigen, dass es sich bei diesen Bildern um Realität handelt. Ulrike Greim in Erfurt zum Ablauf der Katastrophe. Gegen 11 Uhr heute Vormittag hat der Hausmeister des Gutenberg-Gymnasiums bei der Polizei angerufen und nur kurz gesagt, hier wird geschossen. Daraufhin sind Beamte in das Gutenberg-Gymnasium gefahren, haben das Schulgebäude betreten. Daraufhin hat der Täter einen der Beamten erschossen. Der andere Polizist hat sofort das Sondereinsatzkommando dazugeholt. Als das Sondereinsatzkommando vor Ort war, hat sich ein grausames Bild ihnen gezeigt. Der Leiter der Polizeidirektion, Rainer Grube, hat das vorhin in einer Pressekonferenz so formuliert. Den Polizisten bot sich dabei ein Bild des Grauens. Auf den Gängen, in einzelnen Zimmern, auf einer Toilette, wurden getötete Personen festgestellt. Von den getöteten Personen sind 10 männliche Personen zu beklagen. Es sind 7 weibliche Personen zu beklagen. Von den weiblichen Personen 2 Kinder. Und der Täter, der sich, nachdem er offensichtlich gesehen hat, dass es für ihn keinen Ausweg mehr gibt, selbst hingerichtet hat. Das heißt, der Täter lebt auch nicht mehr. Man weiß nicht, ob es noch einen zweiten Täter gibt. Darauf gibt es wohl Hinweise. Der ist aber noch nicht gefunden worden. Im Moment ist noch das Sondereinsatzkommando vor Ort, durchkämmt das Gymnasium und sucht ihn. Aber die Kinder sind in Sicherheit. Sie sind alle aus dem Gutenberg-Gymnasium evakuiert worden. 180 Kinder waren zum Tatzeitpunkt noch in der Schule. Die sind jetzt in Betreuung in einem großen Zelt, wo auch die Eltern sie dann abgeholt haben und zum Teil auch noch da sind und jetzt betreut werden von Psychologen, die aus der ganzen Bundesrepublik eingefahren werden. Vor wenigen Minuten ist eine Pressekonferenz zu Ende gegangen, auf der der Ministerpräsident war, auch der Oberbürgermeister der Stadt Erfurt, Manfred Ruge. Der konnte seine Betroffenheit auch kaum in Worte fassen. Immerhin sagt er dann zu dem, was die Bürger in Erfurt jetzt tun können, Folgendes. Ein Kondolenzbuch wird im Rathaus ausgelegt. Wer Blumen bringen möchte, er kann es vor dem Rathaus tun, weil die Gutenberg-Schule noch abgesperrt ist. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte damit schließen, das ist die schwärzeste Stunde in meinen 12 Jahren Oberbürgermeister. Im Moment kann man noch nicht von Konsequenzen reden. Der Ministerpräsident hat vorhin in der Pressekonferenz gesagt, dass das Kabinett morgen zusammentritt und darüber beraten wird, ob Landestrauer angeordnet wird. Auch weitere Konsequenzen werden erst später beraten. Immerhin ist klar, jetzt werden alle Veranstaltungen abgesagt, solange bis auf alle Fälle geklärt ist, wie es zu dieser Tat kam und alle Einzelheiten. Klar ist, dass die Betroffenen jetzt in Betreuung sind und dass alle Parteien und Institutionen zugesagt haben, das, was sie tun können, was sie helfen können, auch zu tun. Danke, Ulrike Greim in Erfurt. Und nun am Telefon der Ministerpräsident Thüringens, Bernhard Vogel. Einen guten Abend kann man ja in diesem Zusammenhang nicht wünschen. Herr Vogel, wie fühlen Sie sich? Das ist ein schreckliches Ereignis, zu dem einem eigentlich die Worte fehlen. die schrecklichste Heimsuchung für den Freistaat Thüringen seit seiner Wiederbegründung. Aber die Gedanken gehen jetzt erstmal zu den Toten, zu den Verletzten, zu den Angehörigen und überhaupt zu den Schülerinnen und Schülern und Lehrern dieser Schule. Auch die, die überlebt haben, sind natürlich schwer getroffen von dem, was da geschehen ist. Werden jetzt Schulen in Thüringen, vielleicht auch woanders, nicht besser geschützt werden müssen? Wir haben natürlich jetzt erstmal uns mit dem schrecklichen Geschehen zu beschäftigen und dann die Folgen zu bedenken. Zumal wir ja bis zur Stunde noch nicht ganz sicher sind, ob es neben dem einen Täter, der sich selbst gerichtet hat, noch weitere Täter gibt. Aber natürlich stellt sich die Frage, wie kam ein Täter in den Besitz solcher Waffen? Denn das ist ja das Mordinstrument gewesen. Es geht nicht um den Schutz der Schulen, sondern um den Schutz der Menschen vor solchen schrecklichen Menschen, die so mit anderen Menschen umgehen. Darüber muss man nachdenken, aber ich bitte um Verständnis erst, wenn man genau weiß, was heute eigentlich wirklich geschehen ist. Bisher wissen wir nur, dass wir 18 Tote zu beklagen haben. Herr Vogel, am Montag wird wieder Schule sein wie normal. Die Eltern haben Angst, die Kinder haben Angst, die Lehrer haben Angst. Was haben Sie vor? Ja, da muss man natürlich etwas dazu sagen. Vor allem in der betroffenen Schule selbst. Die hat dabei die größten Schwierigkeiten. Aber das wird auch geschehen, sowohl den Lehrern wie den Schülern wie den Eltern gegenüber. Es ist jetzt eine Stunde der Betroffenheit, der tiefen Betroffenheit, aber nicht des lähmenden Entsetzens, sondern es ist eine Stunde der Mitmenschlichkeit und der Solidarität. Und dazu gehört auch, dass natürlich Schule wieder stattfindet. Herr Vogel, Sie sind ja nun Politiker, sehr lange Politiker. Es wird ja in unserer Gesellschaft Gewalt vermarktet. Müssten wir nicht da mehr Konsequenzen daraus ziehen? Also wir müssen in vielfältiger Hinsicht über das, was wir heute hier in Thüringen erlebt haben, nachdenken. Eine Richtung, wie kam es zu diesem Waffenbesitz, habe ich schon angesprochen. Andere Überlegungen müssen selbstverständlich hinzukommen. Auch nicht nur die Verherrlichung, sondern das Zeigen von Gewalt in jeder Form spielt da eine Rolle. Aber ich bitte nochmal um Verständnis. Jetzt ist die Stunde zunächst einmal der tiefen Betroffenheit über dieses schreckliche Geschehen von vor ein paar Stunden. Bernhard Vogel, Ministerpräsident Thüringens zur Tragödie von Erfurt. Dankeschön. Bitteschön. Auf Wiedersehen. Wer war denn nun der junge Mann, der verdächtigt wird, der Täter gewesen zu sein? Er scheint ja festzustehen, um wen es sich gehandelt hat. Isabel Hartung war eine ehemalige Mitschülerin und sie zeigte sich gegenüber NTV überrascht und erschüttert. Also wie ich ihn kennengelernt habe, ist er ein sehr intelligenter Mensch. Und er redet viel über Politik. Und deswegen, also es kann nicht daran gelegen haben, dass er so schlechte Zensuren hatte. Ich denke mal, dass er einfach dann nur keine Lust mehr auf die Schule hat und weil ihn das genervt hat mit den Lehrern. Ich weiß nur, dass, was mir vorhin so schrecklich in den Kopf gekommen ist, dass er einmal gesagt hat, ich möchte einmal, dass mich alle kennen und dass ich berühmt bin einfach. Also er war ich würde ihn als wirklich sehr lebensfroh bezeichnen. Er ist jeden Nachmittag nach der Schule immer unterwegs gewesen, hat sich mit Freunden getroffen und war zur Disco am Wochenende. Und also es ist wirklich unverständlich einfach. Soweit eine Mitschülerin über den Täter von Erfurt. Am Telefon in Bielefeld nun Professor Wilhelm Heidmeier, Jugendpsychologen. Ich grüße Sie, Herr Professor Heidmeier. Guten Abend. Zunächst ganz ursprünglich, ganz naiv gefragt, wie kann ein junger Mensch zu einer solchen Tat bereit sein? Plant er sie oder lässt er einfach Wut raus, ohne den zweiten und dritten Schritt zu überlegen? Oder handelt es sich um bewusste Selbstzerstörung oder Mitnahme von Opfern? Nun, für den konkreten Fall haben wir natürlich nur Vorsicht walten zu lassen. Man kann im Grunde nur auf vergleichbare Muster rekurrieren, sei es das Massaker in Littleton in den USA 1999, Da waren allerdings Schüler und Schülerinnen vorrangig die Opfer. Klar muss man zunächst mal sagen, Gewalt ist eine für jedermann verfügbare Ressource, die man dann nur verhindert, dass so etwas wie wechselseitige Anerkennung da ist, nämlich Anerkennung von Personen und und Anerkennung von Normen der Unverletzlichkeit. Zweitens, dass Kontrollen da sind und drittens natürlich, dass keine Gelegenheitsstrukturen wie Waffen und auch Opfer vorhanden sind. Aber wie gesagt, jedermann verfügt über diese Ressource und wenn die Bedingungen sich verändern, dann gibt es Probleme, denn Gewalt hat immer auch eine Vorgeschichte. Und drittens, darauf ist immer wieder hinzuweisen, Gewalt in welcher Form auch immer und gegen wen auch immer, ist immer eine Machtaktion. Und jetzt ist die Frage, was liegt eigentlich dahinter, hinter solchen Machtaktionen, in denen ja Leben, auch das eigene, abgewertet und Macht aufgewertet wird. Und wir hörten ja in dem Vorspann den Hinweis von dem Mädchen, von der Mitschülerin, und dieser Hinweis, ich will berühmt werden, ich will gesehen werden, ist vielleicht doch ein Hinweis. Denn trotz aller Intelligenz, guter Schulnoten, wenn in solchen Situationen es zu einem Anerkennungszerfall kommt oder Anerkennung auf irgendeine Art und Weise gestört oder gefährdet ist, dann gibt es an vielen Stellen Probleme. Denn für junge Menschen geradezu ist Anerkennung das Wichtigste, was es zu entwickeln gibt. Und so kann es in der Tat, das muss nicht auf den Erfurter Fall zutreffen, aber es gibt dieses Muster, dass Anerkennungszerfall so weit kommen kann, dass man die Folgen für andere nicht mehr berücksichtigen muss und dann ist die Gewaltschwelle außerordentlich niedrig. Und zugleich ist ja auch immer darauf hinzuweisen, dass es eine Kombination gibt von hoher Kontrollierbarkeit, denn man muss Opfer aussuchen, man muss Vorbereitungen treffen etc. und gleichzeitig, dass die Personen völlig außer Kontrolle geraten, wie man dieses, glaube ich, bewerten muss, ohne jetzt die Hintergründe, die tatsächlichen ersten Schritte zu kennen. Aber das Muster von Anerkennungszerfall und außer Kontrolle geraten, das kann man beispielsweise auch an dem Massaker von Littleton demonstrieren. Pubertät und Adoleszenz gelten als persönliche Krisenzeiten. Muss man junge Leute nicht genauer beobachten? Was heißt beobachten? Es kommt sehr darauf an, dass gesichert ist diese Frage von Anerkennung und dass diese Anerkennung nicht dramatisch gefährdet wird, sodass auf der einen Seite so etwas wie eine Anerkennungssucht, nämlich eine Dominanzverstärkung, ich will Überlegenheit demonstrieren, sich entwickelt und auf der anderen Seite kein Anerkennungsverfall eintritt, die dann auch zu Aktivitäten der Wiederherstellung von Anerkennung führt. Denn hier ist ja in verschiedenen Pressemitteilungen bezogen auf Erfurt die Rede davon, dass der Jugendliche nicht mehr in der Schule war. Also wir wissen ja diese Umstände nicht. Aber wie gesagt, das Prekäre ist aus meiner Sicht, ich bin Sozialwissenschaftler und betrachte die sozialen Beziehungen und die Positionen, die die Menschen dann einnehmen, ohne jetzt möglicherweise auf Krankheitssymptome etc. ausweichen zu wollen. Und da geht es dann darum, dass die sozialen Beziehungen in der Tat dann intensiver beachtet werden, vor dem Hintergrund ja auch, dass in bestimmten Zusammenhängen in dieser Gesellschaft die Konkurrenzmuster, die Muster der Selbstdurchsetzung und der Unterscheidung zu ganz hohen Werten erklärt worden sind. Und insofern muss nicht nur auf das Individuum gesehen werden, sondern auch auf das Umfeld, wo diese Art von Selbstdurchsetzung ja hoch prämiert wird, auch mit zerstörerischen Folgen enden kann, wie man an verschiedenen Aktivitäten, das muss nicht auf Erfurt zutreffen, aber an verschiedenen Aktivitäten erkennen kann. Lassen Sie es mich mit einfachen Worten fragen. Es ist nicht auszuschließen, hätte jemand mit dem Täter geredet, wäre die Tat nicht geschehen. Das weiß man nicht. Wir wissen ja auch gar nicht, ob nicht zahlreiche Leute mit ihm geredet haben. Die Mitschülerin sagt, er hätte Freunde gehabt etc. Das kann man so wirklich nicht sagen. Da bei dieser Form der Abwertung von Leben und gewissermaßen der Endgültigkeit spielen sicherlich andere dramatische Gewichte eine Rolle als nur eben gerade mal ein Gespräch. Aber wie gesagt, die Herstellung von Anerkennung, der Zerfall von Anerkennung hat immer eine Vorgeschichte und die ist häufig sehr kompliziert. Dennoch muss man ja fragen, Schulen sollen sozialisieren. Stattdessen lernen die Kinder häufig jedenfalls dort Gewalt. In vielen Schulbussen wird bereits grausam um die Hackordnung gerungen und gefochten. Hat man diese Entwicklung ernst genug genommen? Ja, das ist in der Tat ein Problem, denn die Frage ist, wie werden Werte und Normen heute gewissermaßen sozialisiert? Und da gibt es meines Erachtens in der Tat ein Problem. Um solche Sozialisationsprozesse in die Gänge zu setzen und aufrechtzuerhalten in der Familie, in der Schule etc., benötigt man meines Erachtens immer mehr soziale Zeit, weil sich feste Rollenbilder und Normen zum Teil ja auch verändert und unter Umständen auch aufgelöst haben. Und diese sozial geteilte Zeit wird in bestimmten Zusammenhängen auf der einen Seite immer knapper und auf der anderen Seite erkennt man meines Erachtens in diesen Prozessen nicht den Wert auch von Konflikten. Also die positive Rolle von Konflikten, sich mit anderen auseinanderzusetzen, darum, was ist eigentlich für mich wertvoll, diese Bereitschaft, dies in Konflikten zu tun, ist in unserer auch bundesrepublikanischen Kultur nicht sonderlich ausgeprägt. Dort werden Konflikte eher unter dem negativen Vorzeichen gesehen, aber Auseinandersetzungen, die produktiv dann wirken, auch Grenzen zu markieren gelegentlich, dort wo es auch sein muss, dieses ist an vielen Stellen doch etwas unterentwickelt und bedarf meines Erachtens dringender Überlegungen. Und zwar mehr, als wenn man jetzt schnelle technische Vorkehrungen trifft, wie Schulen schützen, Metalldetektoren anbringen etc. Die USA zeigen, dass dieses nicht sonderlich erfolgreich ist, obwohl es dort noch viel notwendiger ist, weil die Gelegenheitsstrukturen an Waffen zu kommen noch sehr viel ausgeprägter ist. Professor Wilhelm Heidmeier, Jugendpsychologe. Danke nach Bielefeld. Bitte sehr. Erschütterung also bei den Bürgern und bei den offiziellen Verantwortlichen mag man sie in diesem Zusammenhang nicht nennen. Noch am Vormittag hatten sie Maßnahmen gegen politisch motivierten Terror beraten und beschlossen und auch die Hilfe der Opfer erörtert. Nun hat sie die ganz gemeine Kriminalität erreicht. Aus Berlin, Stefan Detjen. Fassungslosigkeit und Entsetzen haben sich hier in Berlin ausgebreitet, als ich am frühen Nachmittag die Nachrichten aus Erfurt hier verbreitet haben. Kurz vor Beginn dieser Sendung gab Bundespräsident Rau, sicherlich im Tonfall stellvertretend für alle Politiker, eine Erklärung ab, sichtlich und hörbar betroffen. Wir wissen nicht in Worte zu fassen, was wir in Deutschland jetzt empfinden. Unsere ersten Gedanken gelten den Toten. Und denen, die jetzt von einer Minute auf die andere zu Hinterbliebenen geworden sind. Wir wünschen ihnen, dass sie Quellen des Trostes entdecken auf dem schweren Weg, den sie jetzt zu gehen haben. Eine erste Reaktion von Bundeskanzler Schröder hatten Sie ja am Beginn dieser Sendung eingespielt. Eben erhielten wir auch eine Reaktion des Unionskanzlerkandidaten Edmund Stoiber, der von einem Alarmsignal für die Gesellschaft sprach. Viele Politiker hatten Berlin heute Nachmittag bereits verlassen, um in die heimischen Wahlkreise zu fahren. Dort standen natürlich am Wochenende Wahlkampfveranstaltungen auf den Terminkalendern. Sicherlich wird der Wahlkampf zumindest in den nächsten Tagen allenfalls in einem sehr gedämpften Ton stattfinden, wenn er denn überhaupt stattfindet. Der SPD-Vorsitzende und Bundeskanzler Schröder erklärte jedenfalls vorhin, die SPD habe eine für dieses Wochenende in Duisburg geplante Großveranstaltung mit etwa mehr als 1000 Funktionären wegen der Ereignisse in Erfurt abgesagt. Wir haben uns einfach nicht in der Lage gesehen, morgen etwa eine normale Parteiveranstaltung im Vorwahlkampf durchzuführen. Und deswegen haben wir sie auch verschoben. Kurz vor Schröder hatte sich Bundesinnenminister Schily in einer ersten Reaktion geäußert und auf die im Nachhinein denkwürdige Tatsache hingewiesen, dass der Bundestag gerade heute Morgen eine Novellierung des Waffengesetzes beschlossen hatte. Der Zweck dieses Gesetzes ist, wie Sie wissen, Verschärfungen durchzusetzen. Die Gefahr, das muss man sagen, geht von den illegalen Waffen aus und nicht von den legalen Waffen. Und deshalb, glaube ich, sollten wir vorsichtig jetzt mit Zuordnungen sein. Dieses Gesetz, das der Bundestag heute Morgen beschlossen hatte, enthält verschärfte Regelungen zur Aufbewahrung von Waffen, Regeln zur Anerkennung von Sportschützenverbänden sowie verschärfte Restriktionen zur Abgabe von Schreckschuss, sogenannten Scheinwaffen, an Jugendliche. Das Gesetz war seit Jahren heftig umstritten, wurde im Nachhinein mit den Stimmen der Koalition und der Union verabschiedet. Die Auseinandersetzung der letzten Jahre aber klang heute Mittag im Bundestag noch einmal nach in den Gegenstimmen der PDS und der FDP. Die Liberalen vertreten durch ihren rechtspolitischen Sprecher Rainer Funke. Die FDP-Fraktion lehnt diesen Entwurf auch in der geänderten Fassung weiterhin ab. Das geltende Waffenrecht zählt ja ohnehin zu den strengsten der Welt. Eine Verschärfung aus Gründen der inneren Sicherheit ist nicht notwendig. Wie gesagt, das war eine Stimme aus der Bundestagsdebatte von heute Mittag, als die Abgeordneten noch nichts von den Ereignissen in Erfurt wussten. Im Nachhinein hätte diese Debatte sicherlich in einem ganz anderen Tonfall stattgefunden. Und daraufhin hatte ja auch eben Bundesinnenminister Schily hingewiesen, es ist schwer, ohne weitere Kenntnisse über das, was in Erfurt vorgefallen ist, auf Zusammenhänge zwischen dem konkreten Waffenrecht in seiner neuen Gestalt und dem, was dort geschehen ist, herzustellen. Darauf wies am Abend Schily in seiner Stellungnahme noch einmal hin. Wir müssen uns auch die sehr viel tiefer gehende Frage stellen, was in unserer Gesellschaft eigentlich los ist, wenn ein junger Mensch auf diese Weise solches Unheil anrichtet. Auch das ist eine Frage, die auf uns zurückgeht, die wir uns alle miteinander stellen müssen, welche Werthaltungen eigentlich in der Gesellschaft vorhanden sind. Also da wird sicherlich noch einmal eine viel weitergehende Debatte, aber sicherlich auch über das Waffenrecht geführt werden müssen. Damit zurück ins Funkhaus nach Köln. Aus Berlin, Stefan Detjen. Professor Adolf Gallwitz ist Polizeipsychologe an der Polizeifachschule Villingen. Ihn erreichen wir in Freiburg. Ich grüße Sie. Guten Tag. Es gibt Vorgehensweisen, wie man mit hochaggressiven Menschen, auch jungen Menschen, umgeht, wie man eine Situation entschärft. In Rollenspielen wird das für Gespräche dieser Art geschult, auch in den Polizeiinstitutionen. Warum konnte diesmal nicht zu dieser Methode gegriffen werden oder hat man die Situation unterschätzt? Also Gott sei Dank ist es ja so, dass nicht alle gewalttätigen jungen Menschen irgendwann mal in derartigen Exzessen auffällig werden. Ganz im Gegenteil eigentlich. Wir haben hier meistens junge Menschen, die im Vorfeld überhaupt nicht durch Gewalttätigkeit aufgefallen sind, sondern die manchmal ihr Können am PC trainiert haben. Das Wollen ist dann dazugekommen, dadurch, dass sie mit Konflikten nicht umgehen konnten, beziehungsweise dass sie eine Kränkung im Umfeld erfahren haben, und sind diese beiden Punkte dann in Kombination gekommen mit einer Verfügbarkeit von Waffen oder von Schusswaffen, dann konnte es zu solchen Dingen kommen. Aber es ist ja im Prinzip gerade die nicht besondere Auffälligkeit, die oft dazu führt, dass Menschen sich explosionsartig in solchen Exzessen entladen. Die Bevölkerung wird, und das ist verständlich, Vorbeugung verlangen. Was kann die Polizei denn leisten? Also die Polizei macht eigentlich eine ganze Menge in den vergangenen Jahren. Wir versuchen, die schrecklichen Ereignisse in der Vergangenheit auszuwerten und dann für die Spezialeinsatzkräfte auch umzusetzen in Fortbildungsmaßnahmen, in der Polizeitaktik. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch neue Erkenntnisse aus den Vereinigten Staaten, gerade wenn es um dieses Stichwort Schulhoftäter geht. Es gibt Erkenntnisse, die darauf hinweisen, dass sich diese Tätergruppe etwas unterscheidet von den bisherigen sogenannten Amokläufern in der Bundesrepublik Deutschland. Das versuchen wir auch umzusetzen. Aber das ist nicht etwas, was allein die Polizei bewältigen kann, weil das ein viel zu seltenes Ereignis ist, und einen hundertprozentigen Schutz gibt es nicht. Da gibt es auch etwas zu tun für die Schulen, da gibt es auch etwas zu tun für die Gesellschaft. Aber wird man künftig nicht um eine Schulpolizei herumkommen, oder ganz banal gefragt, man kommt mit keiner Nagelschere mehr in ein Flugzeug, aber man kommt mit einem Messer und mit einer Pumpgun in eine Schule? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in den Schulen amerikanische Verhältnisse bekommen, was die Sicherheitsmaßnahmen betrifft. Abgesehen davon würde man da durch eine leichte Erhöhung ja einen Riesenaufwand betreiben müssen. Es gibt eine Menge zu tun im Vorfeld von Metalldetektoren. Wir haben seit Jahren das Problem von extrem gewalttätigen PC-Spielen. Wir wissen mittlerweile auch, dass man über solche Spiele die Fähigkeit, Schusswaffen zu bedienen, sehr gut trainieren kann, ohne dass man eine Schusswaffe in der Hand gehabt hat. Wir müssen uns Gedanken machen, dass wir gerade so im Bereich der Schulhoftäter immer wieder im Nachhinein feststellen müssen, dass es vielleicht Hinweise gegeben hätte oder gegeben hat, die man vielleicht ernster nehmen hätte können, dass man der Schulgemeinschaft, den Kameradinnen und Kameraden auch das Gefühl gibt, es geht nicht um Petzen, wenn man vielleicht dumme Bemerkungen und eigenartige Pläne weitergibt. Also da ist etwas, wo die Schule auch im Bereich Gewaltprävention und Umgang mit Kindern und Jugendlichen, die nicht unbedingt ganz aus der unauffälligen Mitte der Gesellschaft kommen, gefragt sind. Sie sprachen jetzt nur von PC-Spielen, häufig beantwortet, aber die Frage stellt sich ja erneut, sind gewalttätige Medieninhalte wirklich ungefährlich, gerade für im Selbstgefühl verletzte Jugendliche? Wir haben einen gewissen Prozentsatz an jungen Menschen mit sogenannten Risikopersönlichkeiten, die sich extrem für Gewalt interessieren. Und für diese jungen Menschen treffen natürlich all diese Forschungen nicht zu, die nachgewiesen haben, dass Gewalttätigkeit in den Medien kein Problem darstellt. Wir haben überhaupt eine Zunahme von Gewalttätigkeit als eine Art von Erlebnisorientierung für junge Menschen, die immer mehr so in einer virtuellen Welt auch leben. Und deswegen ist es schon für einen bestimmten Prozentsatz, und ich gehe jetzt einfach mal hemmsärmlich davon aus, ca. 5%, das sind ja auch die 5% auffälligen in den Schulen, allgemeinbildenden Schulen jeder Art, für die ist das natürlich Gift. Professor Adolf Gallwitz von der Polizeifachhochschule Villingen, er ist Polizeipsychologe. Dankeschön. Wie haben denn nun die Beteiligten in Erfurt die Vorgänge erlebt? Wie verarbeiten sie den Schrecken? Lorin Gansel lässt sie zu Wort kommen. Gegen 11 Uhr hatte die Polizei in Erfurt den Anruf des Hausmeisters der Schule bekommen. Der berichtete, in seiner Schule werde geschossen. 5 Stunden nach diesem Anruf ist die Lage am Erfurter Gutenbergplatz jetzt einigermaßen übersichtlich. Lange Zeit war überhaupt nicht klar, mit wie vielen Tätern die Polizei überhaupt zu tun hat. Einem MDR-Reporter berichteten Schülerinnen, wie sie den Amoklauf erlebt haben. Es waren 2. Einer ist nach oben, einer ist garantiert ins Sekretariat. Also der eine hatte so eine schwarze Maske, sonst total schwarze Kleidung, auch die Schuhe. Und hatte halt eine silbrige, wahrscheinlich eine Shotgun oder sowas auf dem Rücken. Und als er an uns vorbei ist, hat er gerade seine Waffe geladen, also seine Pistole, er hatte noch eine. Auf einer ersten Pressekonferenz wurde inzwischen von nur einem Täter gesprochen. Er soll sich selbst getötet haben. Nach neuesten Informationen hat er 14 Lehrer, 2 Schüler und einen Polizisten erschossen. Den Beamten bot sich beim Betreten der Schule ein Bild des Grauens. Sie berichteten von Toten auf den Gängen, Treppen und in den Toiletten. Der Amoklauf soll sich im Zusammenhang mit der Abiturprüfung ereignet haben und der Täter ein ehemaliger Schüler sein, der kürzlich vom Gymnasium entlassen worden war. Die 12-jährige Melanie will gesehen haben, wie er mit anderen Schülern aus einem Klassenraum gerannt kam. Na, ich habe nur Schüsse gehört und haben erst gedacht, es war ein Streich, weil heute ist der letzte Schultag für die Abiturienten gewesen. Und ja, und dann habe ich den da gesehen und habe ich die Lehrerin gesehen, wie sie in ihrem Blut lag. Und dann war mir klar, dass es kein Scherz mehr war. Nach Augenzeugenberichten haben mehrere Schüler aus nächster Nähe mit ansehen müssen, wie ihre Lehrer erschossen wurden. Traumatisierte Schüler und völlig verzweifelte Eltern lagen sich am Nachmittag in den Armen, wie diese Mutter, die ihre Tochter endlich gefunden hatte. Ich habe es übers Handy gehört, also auf Arbeit, und wir sind natürlich sofort rundum angerufen, wen man kannte, hierher. Man wusste ja überhaupt noch nichts. Man konnte mit niemandem, keiner wusste was. Und da habe ich gesagt, als erstes hierher und abholen und gucken, was Sache ist. Man kriegt ja keine Informationen, ist klar, vom Sekretariat von der Schule, die haben ganz andere Sorgen, die können jetzt nicht noch alle Eltern anrufen, das geht ja gar nicht. Der Täter hatte sich offenbar im Schulsekretariat verschanzt und Polizei wie Rettungskräfte bis in den Nachmittag hinein in Atem gehalten. Spezialisten betreuen Eltern und Schüler psychologisch in einem Zelt nahe der Schule. Nach dem derzeitigen Stand der Informationen hat die Polizei die Lage am Gutenbergplatz unter Kontrolle. Gegen 17 Uhr gibt Thüringens Ministerpräsident Bernhard Vogel eine Pressekonferenz zu den Ereignissen.